Hören 4. Ich freue mich, Sie zu unserer Sendung Ich und mein Haustier begrüßen zu dürfen. Unser Thema heute: der Führerschein für Hundebesitzer. In Deutschland werden nach offiziellen Angaben fast 10 Millionen Hunde gehalten. Das heißt, in jeder Nachbarschaft gibt es einen oder mehrere Hunde. Wie die Tiere behandelt werden, das bleibt dem jeweiligen Hundehalter überlassen. Tierschützer fordern daher Schulungen für Hundebesitzer, an deren Ende sie ihre Kenntnisse nachweisen müssen. Im Studio begrüße ich zu diesem Thema Jolanda Rehse und Oliver Sturz. Schönen guten Abend. Frau Rehse, Sie sagen, jeder auch noch so kleine Hund muss fachgerecht gehalten werden. Sie setzen sich mit Nachdruck für einen solchen Hundeführerschein ein. Ja, das ergibt sich schon aus dem Tierschutzgesetz. Ich wundere mich immer wieder darüber, mit wie viel Unwissenheit manche Hundebesitzer mit ihrem Tier umgehen. Da muss dringend etwas passieren. Herr Sturz, Sie mahnen in dieser Hinsicht zur Gelassenheit. Der Staat dürfe nicht zu viele Vorschriften machen. Stattdessen sollte insgesamt mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden. Was heißt das konkret? Ach, wissen Sie, das sieht man doch schon im Straßenverkehr. Wo es viele Regeln gibt, werden diese auch wieder gebrochen. Nein, stattdessen müssen wir endlich lernen, dass Hunde zu unserem Leben dazugehören und uns unabhängig davon, ob wir selbst einen Hund haben oder nicht, einfach mehr mit diesen wunderbaren Tieren beschäftigen. Also nicht nur die Hundebesitzer. Und dazu bräuchten wir keine Hundeschule und auch keinen Hundeführerschein. Aber wo soll man sonst etwas lernen über Hunde, wenn nicht in der Hundeschule? Hundeschule klingt so angestrengt. Und das schreckt viele Menschen ab. Und ach, denkt man, das kostet auch noch Geld. Hundeclub oder Hundeverein klingt doch viel besser. Was spricht dagegen, dass Vereine Informationsveranstaltungen anbieten, mit denen man auch Nicht-Hundebesitzer anspricht? Messen, Workshops, vielleicht auch mal eine Hundeshow. Wären das nicht Veranstaltungen, zu denen die auch ohnehin bereits Informierten gehen? Man erreicht damit wahrscheinlich nicht alle Hundebesitzer. Oh, da könnte Werbung sicher einiges ausrichten. Nein, die Sache ist doch die, dass man insgesamt viel zu unbekümmert und gedankenlos ist im Umgang mit Hunden. Und natürlich mangelt es auch vielen an Zeit. Hier sollte der Staat reagieren und klare Vorschriften machen, zum Beispiel, indem für jeden Hundebesitzer eine Hundeführerprüfung verlangt wird. Nun gibt es ja sicher Hunderassen, die leichter zu führen sind als andere. Sicher, aber auch diese Tiere machen einen fachgerechten Umgang unumgänglich. Es geht hier ja gerade nicht nur um die Gefahr für den Menschen, die von einem Hund ausgehen kann. Es geht auch um das Tier selbst. Und dieses hat einen gesetzlichen Anspruch darauf, tiergerecht und fair gehalten zu werden. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber Sie erreichen keine tiergerechte Behandlung durch Zwang und Bevormundung. Ich wiederhole, wir brauchen mehr Aufklärungsarbeit. Gern auch in den Medien, wie zum Beispiel im Hörfunk oder im Fernsehen. Frau Rehse, Herr Sturz, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.